Herzlich willkommen im Nigelnagel neuen Jahr 2023. Das ist unsere erste Ausgabe vom Nord-Süd-Gefälle und wie üblich sind mit dabei Dotti aus dem Süden und Jörn aus dem Norden. Servus. Moin. Na, wie bist du gut rübergerutscht oder wie lief's? Das war ein sehr, sehr schönes, also sehr schöner Jahresstart. Ich vermeide dieses rübergerutscht, weil warum? Einen guten Rutsch wünschen, das kommt aus dem Hebräischen. Mhm. Ich kenne das hebräische Wort nicht, aber das bedeutet im Wesentlichen einen guten Anfang. Was ja nicht schlecht ist. Ja, genau, richtig. Aber deswegen funktioniert rübergerutscht nicht. Für mich, in meinem Kopf, weil es ja ein anderes Wort ist. Okay. So, deswegen vermeide ich das, diese spezielle Formulierung. Nee, es war ein toller Jahresstart. Wir hatten mehrere Gäste hier. Wir waren zu 11. Mhm. Und es gab Raclette und Gespräche und allgemeinen Blödsinn. Und dann haben wir einen sehr angenehmen Jahreswechsel einfach gehabt. Und sind dann um Mitternacht haben wir angestoßen, einige sind rausgegangen, um sich das Feuerwerk der Nachbarn anzugucken, andere sind drin geblieben, um dem Hund das Gefühl zu geben, dass alles in Ordnung ist, und sie hat das super überstanden. Es war auch, ich würde jetzt nicht sagen, dass viel weniger geknallt worden ist, aber so direkt ums Haus herum hat sich das dann doch mehr in Grenzen gehalten, und insofern war sie da eigentlich relativ entspannt mit. Mhm. Kannst du sagen, für euch eine ganz neue Situation, oder? Naja, also Molly war bei ihrem ersten Silvester auch noch äußerlich sehr, sehr ruhig. Und auch so über Tag haben wir halt jetzt dann schon durchaus ein paar Stresssignale bei Lexi wahrgenommen. Aber es ist halt nicht so, dass sie irgendwie in Panik geraten wäre oder sowas. So, das ist schon mal gut. Und jetzt müssen wir halt gucken, was nächstes Jahr ist oder dieses Jahr. Denn das war bei Molly eben auch so. Das erste Silvester bei uns hat sie genau ruhig überstanden und das war auch scheinbar kein Problem. Und beim zweiten Mal hat sie richtig Panik entwickelt. Und das wurde dann immer schlimmer. Mhm. Und jetzt hoffen wir halt, dass das möglicherweise bei Lexi nicht so schlimm ist. Okay, also du hast die Befürchtung, dass es noch sich ändern könnte. Ja, was heißt die Befürchtung? Das ist, glaube ich, ein bisschen ein starkes Wort. Es könnte halt sein, dass, und wenn es so ist, ist es nicht schlimm, weil wir dann für uns Mittel und Wege haben, wie wir damit umgehen können, weil wir halt jetzt wissen, was wir machen müssen, was dann funktioniert. Deswegen wird es nicht so wahnsinnig schlimm sein, wenn es denn tatsächlich dazu kommt. Und kann halt auch sein, dass sie halt einfach der entspannteste Hund der Welt ist. Möglich. Sehr schön. Habt ihr eigentlich Traditionen oder irgendwelche Sachen, die ihr zu Silvester macht? So, keine Ahnung, Bleigießen ist ja nicht mehr erlaubt, aber gießt man jetzt Wachs oder was macht man denn jetzt? Also, wir jetzt, Gesche und ich, haben keine Tradition in dem Sinn, weil wir jetzt ja auch dann einige Silvester hatten, die halt so komplett untypisch waren, weil wir uns dann halt um den Hund gekümmert haben. Was wir früher bei meinen Eltern gemacht haben, das war halt dann wirklich so Partyspiele, Charade, Montagsmaler, solche Geschichten. Damit haben wir uns wirklich die komplette Nacht in die Ohren gehauen. Und es gibt ich habe eine sehr lebhafte Erinnerung daran, dass ich die pantomimische Darstellung von Fremdsprachenassistentin richtig erraten habe. Da bin ich tatsächlich immer noch ein kleines bisschen stolz drauf, jetzt wo ich so drüber nachdenke, denn das war wirklich eine sehr schöne Teamleistung von der Person, die es vorgespielt hat und dann mir als jemand, demjenigen, der auf die Lösung kam. Das war schön. Wir haben früher auch mal irgendwann Bleigießen gemacht, weil wir dann irgendwann jemanden im Freundeskreis hatten, der meinte, das sei wichtig. Ich habe da immer nur einen Regenwurm rausbekommen und habe dann irgendwie so den Sinn nicht so richtig verstanden davon. Und wir haben jetzt dieses Jahr überhaupt gar nicht irgendwie uns umgeguckt nach Wachs- oder Zinngießen. Das ist irgendwie, weiß ich auch nicht, so, wir haben ein paar Luftschlangen aufgehangen und das war es im Wesentlichen. Hm. Ist das aufgehangen oder aufgehängt? Ich habe keine Ahnung. Gefühlt würde ich sagen, ich habe ein Bild aufgehängt, ja doch. Nee, keine Ahnung, ich habe keine Regel dafür, wann man welches Wort verwendet. Bei sowas ist Gesche viel schlauer als ich, was das angeht. Da kriege ich mal so die Zehennägel, die sich hoch drin bei aufgehangen. Deswegen wollte ich mal wissen, wie es eigentlich richtig ist. Jedes Mal, wenn ich das höre, will ich nachgucken und vergesse es immer. Jetzt dachte ich, jetzt habe ich einen Fachmann, jetzt frage ich dich. Naja, also ich kann zum Beispiel den Unterschied, wann man erschrecken benutzt und wann erschrocken, zum Beispiel. Das, ja, du das erschreckst jemanden, aber ich bin erschrocken. Genau, richtig. So, das wüsste ich aus dem Kopf. Aber ganz viele so andere Regeln, wann man was benutzt, da bin ich auch ehrlich gesagt raus. Das ist mehr so aus dem Bauch heraus. Ja, das hatten wir ja letztes Mal auch, dass wir gesagt haben, dass sie dieses Rückbezügliche, was waren das nochmal? Erinnern. Ja, genau, erinnern, richtig. Und dieses Aufgehangen ist nämlich auch sowas, was ich auch immer nicht weiß, was richtig wäre. Ich würde noch, wo wir gerade davon sprechen, vom letzten Mal eine kurze Korrektur anbringen. Die hat mir Marco nämlich bei Telegram geschickt. Wir hatten uns in der letzten Episode, die wir aufgezeichnet haben, darüber unterhalten, was denn bei einem Stromausfall passiert. Und dass ich einen Bericht gesehen habe von jemandem, der im Baumarkt stand mit einem Dieselaggregat und gesagt hat, wenn er Glück hat, kriegt er damit nicht nur den Kühlschrank betrieben, sondern vielleicht auch noch den Fernseher an. Und ich hatte mich da so ein bisschen lustig drüber gemacht, was er denn da gucken will, weil dann ja auch die Sender ausfallen. Und Marco hat nicht völlig zu Unrecht darauf hingewiesen, dass es ja einerseits auch möglich ist, Fernsehen über Satellit zu empfangen. Ein Sendeweg, der vom Strom unabhängig ist, außer auf der Empfangsseite. Oder dass man natürlich auch DVD gucken könnte. Da hat er vollkommen recht. Aber es ging ja darum, dass man Informationen bekommt, aktuelle. Naja, gut, das würde über Satellit auch gehen. Genau. Ja, richtig. Genau, okay. Also das müssen wir fairheitshalber nochmal nachtragen. Wie war denn der Jahreswechsel bei euch eigentlich? Ganz tief entspannt, aber ich möchte nochmal zur Tradition zurückkommen. Eine Freundin von mir, die hat immer ihre Arme, also die Unterarme, in Eiswasser gebadet und hat dann immer behauptet, je länger man es schafft, in diesem Eiswasser zu bleiben, desto glücklicher wird das neue Jahr. Aha. Bist du sicher, dass das nicht einfach ein merkwürdiger Fetisch war? Ich kann es nicht beweisen, aber ich fand das auch immer ein bisschen seltsam. Vor allem, ich habe es nicht sehr lange durchgehalten. Vielleicht habe ich es deswegen so abgelehnt, weil ich bin sowieso anfällig auf kalte Füße, kalte Hände, keine kalte Nase. Und wenn ich dann auch noch das freiwillig machen muss, nee. Das kommt mir komplett quatschig vor. Ich habe gerade heute die Hoaxilla-Folge zu den rauen Nächten gehört. Wo es also um Bräuche geht, die man in dem Zeitraum zwischen den Feiertagen, zwischen Weihnachten und Neujahr macht und das ist dann eben, da darf man keine Wäsche waschen und nur das Nötigste im Haushalt machen, bla bla bla. Die haben dann erzählt, dass es da eben eine regelrechte Industrie gibt von, Yoga-Kursen und was für Meditationsgeschichten um diese Rauhnächte herum, damit man wieder zu sich selbst findet und besser ins neue Jahr startet und klingt wie etwas aus so einer Reihe von Menschen, die das machen. Also wir Spezial Rauhnächte-Yoga. Nichts dergleichen gemacht. Wir sind ganz gemütlich rübergerutscht. Was mich ein bisschen erstaunt hat dieses Jahr, war, dass sie sehr früh angefangen haben zu böllern. Unser Nachbar, der kommt aus Russland und der hat schon um 9 Uhr, also 21 Uhr angefangen. Und da habe ich dann kurz mal nachgegucken müssen, wann in Moskau Mitternacht ist, ob die vielleicht durch die Zeitverschiebung dann 3 Stunden weiter wären. Aber sie waren nur 2 Stunden weiter. Also er hat dann im Grunde um 23 Uhr Moskauer Zeit hat er angefangen zu böllern. Vielleicht ist er noch weiter im Osten hergekommen. Nee, er ist aus Moskau. Ach so, okay. Na gut, also das, ich finde, wenn man so 21 Uhr, finde ich, das ist so eine Zeit, das finde ich halbwegs vertretbar. Also zumindest in bestimmten Kontexten, ne? Also ich weiß, dass Freunde von meinen Eltern, die haben das früher auch gemacht, als die kleine Kinder hatten, haben die halt einfach um 21.30 Uhr mit denen Silvester gefeiert und hurra, neues Jahr, bla bla bla und dann waren die Kinder im Bett und dann hatten die einen ruhigen Abend. Und hatten eben keine völlig übernächtigten Kinder bis Ja, aber die machen doch trotzdem um Mitternacht auf, weil das war nämlich auch mein Gedanke, der hat auch kleine Kinder, dass die einfach vorne weggebüllert haben. Aber spätestens um 24 Uhr stehen die doch aufrecht im Bett. Also offenbar nicht, denn die Freunde meiner Eltern haben das jahrelang so betrieben und die waren total zufrieden und haben meine Eltern immer so ein bisschen komisch angeguckt, weil die das halt nicht gemacht haben. So. Wir waren halt wie selbstverständlich bei den Silvesterpartys immer dabei, auch bis in die Puppen. Da erzählen die immer noch von, dass es mal eine Silvesterparty gab mit dem gesamten Freundeskreis, die alle gleichaltrige Kinder hatten und dass dann irgendwann zwischen 1 und 3 immer mal wieder jemand runterkam und sagte, die Daniela ist einfach umgefallen und eingeschlafen, wir können jetzt gar nicht mehr richtig spielen, kann die mal einer wegräumen, so in dem Spiel. Und dann war es halt vollkommen egal, was wir Kinder gemacht haben. Wir haben da Blödsinn gemacht im Obergeschoss und meine Eltern und ihre Freunde saßen unten und haben Spiele gespielt. Und zwischendurch wurde halt mal geböllert oder halt auch nicht, je nach persönlicher Disposition. Gibt ja auch Kinder, die Angst davor haben. Und das war auf dieser Seite gar kein Problem. Und wie gesagt, die hatten dann Freunde, mit denen sie halt dann nicht zusammen gefeiert haben, aus eben genau jenem Grund, weil die Kinder sollten dann trotzdem früh ins Bett. Und die haben über Jahre hinweg das so praktiziert, das war überhaupt kein Problem. Kommt natürlich immer aufs Kind an, klar. So, aber auch die von meinem Bruder, wenn die schlafen, sind die aus. Da kann sonst was passieren. Nee, das hat bei mir nie funktioniert. Ich war dann eher immer so noch so angeeiert, wenn ich dann erst gerade eingeschlafen war, um, keine Ahnung, 9:30 oder so, 10. Und dann nochmal geweckt wurde, war ich immer so knietschig, da war ich immer schlecht gelaunt und das, dann haben meine Eltern auch geguckt, dass sie mich lieber wach halten und dann, dass ich dann halt um 20 nach 12 spätestens im Bett war. Aber ich durfte auch immer aufbleiben. War ja auch mal der tollste Tag des Jahres. Ja, ich habe immer geliebt, also die Knallerei jetzt nicht unbedingt, aber dann gab es immer so außergewöhnliche Snacks auf dem Tisch vom Fernseher oder es gab Kinderbowle. Ich habe dann, meine Eltern haben immer normale Bowle getrunken mit Alkohol und ich habe halt dann die Früchte mit dem Sud aus der Dose, weißt du, dass diese Aprikosendosen wurden immer geöffnet und ich habe dann diesen Sud verdünnt mit irgendwas anderes bekommen und meine Eltern haben daraus dann immer eine alkoholische Bowle gemacht und das war immer ein Highlight. Ich liebe es heute noch, das Silvester. Ja, also ich bin ja inzwischen auch eher so Team früh ins Bett, unterjährig und so besonders lange halte ich es dann auch inzwischen nicht mehr aus an Silvester, weil ich es halt auch einfach nicht gewohnt bin. So, ich liege normalerweise irgendwie so gegen 10 im Bett und wenn ich dann irgendwie so Abende wie Silvester oder sowas, dann wird es halt mal 2, so, aber viel länger ist dann auch nicht. Aber ich bin auch noch nie so eine riesen Nachteule gewesen. Naja, danach, nach der Knallerei geht es dann auch relativ schnell. Wir sind dieses Jahr noch durch den Ort gegangen und haben noch allen, die wir so getroffen haben, ein gutes neues Jahr gewünscht. Hattest du den Eindruck, dass mehr geböllert wurde als sonst? Also gut, in den Jahren vor Corona, in den letzten 2 Jahren durfte man ja das Zeug offiziell gar nicht kaufen bei uns. Aber hattest du den Eindruck, ist es mehr gewesen? Also dadurch, dass die dänische Grenze hier nur eine knappe Stunde entfernt ist, hat sich da überhaupt nichts verändert. Also die Leute, die knallen wollten, die haben sich halt fett eingedeckt und da gab es auch lange Schlangen und dänische Händler haben auch in Grenznähe dann extra Verkaufszelte eingerichtet, weil sie sich sowas schon gedacht haben. Ja, es war in den vergangenen Jahren ein kleines bisschen weniger, aber nicht viel. Also einige hier in der Nachbarschaft, da habe ich schon gemerkt, dass die mehr gemacht haben, aber ich glaube nicht, dass jemand wirklich doll verzichtet hat, der nicht sowieso drüber nachgedacht hat, vielleicht weniger Knaller zu kaufen. Hoi. Ja, die üblichen Verdächtigen, die haben ja möglicherweise ein bisschen mehr geballert als sonst. Aber das war gefühlt, würde ich jetzt sagen, kein wahnsinnig großer Unterschied. Nanu, bei mir, also bei uns war es gefühlt ganz anders. Also bei uns hast du schon gesehen, wer noch Geld hat und wer nicht. Also wir haben. Na gut, also dass Leute mehr gekauft haben insgesamt, das ist mir auch aufgefallen. Nee, sondern da, wo man weiß, dass da jemand wohnt, der noch Geld hat und dem es gut geht, da wurde geböllert. Und in der Siedlung, wo man weiß, dass da doch eher welche wohnen, die nicht so viel Geld haben und drauf schauen müssen aufgrund der gestiegenen Preise, da hast du dann gemerkt, dass die sich zurückgehalten haben. Ach so. Da war gar nichts. Also da war die ganze Siedlung war dunkel. Da ist gar nichts passiert weiter. Okay. Das war uns sehr deutlich aufgefallen. Und die letzten 2 Jahre war es ja auch so, da wurde ja im Allgäu bei uns auch aufgefordert, statt Böller lieber die Kuhglocken läuten zu lassen. Und letztes Jahr habe ich mich dann ganz vorsichtig mit meinem Glöckchen rausgetraut und dachte mal sehen, ob da überhaupt noch jemand mit der Kuhglocke auch noch draußen steht. Und da hast du es von allen Seiten gehört. Und dieses Jahr war ich die Einzige wieder. Also das war nur ein Ersatzprodukt für, dass man nicht knallen konnte, die letzten 2 Jahre. Tja. Naja, ist das auch wiederum. Haben wir wieder 365 Tage Ruhe. Ja, mal gucken, ne? Ach so, meinst du? Hm. Ja, ach, es gibt ja immer, also in den vergangenen Jahren war es immer so, dass dann hier in der Nachbarschaft irgendwie auch 2-3 Wochen später nochmal jemand was gefunden hat, was dann irgendwie nicht so, was irgendwie liegen geblieben ist, oder Leute heben vielleicht auch noch ein bisschen Feuerwerk auf, weil die Gattin Geburtstag hat und sowas. Ach, und da kommt ja, dann nochmal was nachgekleckert. Okay. Mhm. Ja, und dann ist ja auch immer gleich mit Verkaufsstart, geht es ja im Prinzip auch los. Und das ist tatsächlich mir aufgefallen, das ist ein bisschen früher geworden. Schon vor Weihnachten lagen die ersten jugendfreien Knalldinger im Supermarkt. Das habe ich so vorher noch nie bemerkt. Ich habe immer gedacht, dass es erst am quasi dritten Weihnachtstag losgeht und dass eben auch die Sachen dann in den Handel kommen, die unter 18 gekauft werden dürfen. Vielleicht habe ich das einfach nur falsch im Kopf gehabt, aber das ist mir zumindest hängen geblieben. Dass die Supermärkte, die noch mitmachen beim Feuerwerksverkauf, dann ein kleines bisschen oder so früh wie möglich anfangen. Und das ist auch sowas, dass hier schon in Husum seit Jahren die Baumärkte beispielsweise gar nichts mehr verkaufen und auch manche Supermärkte sagen auch, nee, ist uns zu anstrengend, da muss man das Personal extra schulen, da muss man bestimmte Lagerbedingungen einhalten, haben wir keine Lust zu. Mhm. Und dass man also schon eher suchen muss, wo man sein Feuerwerk herbekommt. Das heißt nicht, dass man es nicht kriegt, aber dass es nicht an jeder Ecke angeboten wird. Okay. Also bei uns war es sogar vor der Kasse gestanden. Das hat mich sehr gewundert, weil normalerweise steht es immer hinten im Getränkehandel in einer Ecke hinten eingefercht. Und dieses Mal hat es genau vor der Kasse noch gestanden. Und da habe ich auch einige gesehen, die eigentlich schon rauslaufen wollten, bezahlen wollten. Und haben sie nochmal links und rechts geguckt in der Warteschlange und haben dann doch noch zugegriffen und mitgenommen. Ja, gut. Tja. Also ich dachte gerade, dass du vielleicht denkst, dass es doch noch verboten wird, weil jedes Jahr geht die Diskussion wieder los. Muss das sein? Und gerade dieses Jahr, wo es so Schwierigkeiten gegeben hat mit diesen Angriffen auf Feuerwehrleute und Krankenwagen. Aber es wird wohl nicht ändern. Es ist ja nicht so, dass das dieses Jahr zum ersten Mal passiert wäre. Hm. Das haben ja auch Leute aus Berlin gesagt. Das hatte wohl eine neue Qualität. Aber selbst dieses in Anführungszeichen in Hinterhalte locken, was auch kolportiert worden ist, das scheint nicht ungewöhnlich zu sein. Habe ich jetzt zumindest dann später an einigen Stellen in Social Media gelesen. Mhm. Gab es wohl auch ein paar Artikel zu, hätte ich mir mal aufschreiben sollen, wäre schlau gewesen. Also ich glaube nicht, dass es wahnsinnig viel mehr geworden ist, denn also Übermedien hatte zum Beispiel da eine ganz gute Zusammenfassung. Die haben halt einfach mal aufgelistet, dass viele Polizeidirektionen von einem geordneten, von einem vergleichsweise friedlichen Jahreswechsel geschrieben haben und dass dann aber trotzdem die Medienmeldungen aufkamen, neue Qualität, Angriffe auf Rettungskräfte, bla bla bla, und das halt schon gleich am 1. Januar, wo noch gar nicht wirklich was klar ist, das muss man auch immer fairerweise sagen. Also wie läuft sowas? Oder also ich kenne das aus meiner Praxis. Man fängt den Arbeitstag in der Nachrichtenredaktion morgens an damit, dass man die Polizeileitstellen abtelefoniert. Wie war's denn? Was ist denn passiert? Und dann hast du vielleicht ein oder zwei, die sagen, huch, ja, unsere Leute hatten ganz schön zu tun. Und da sind ja Böller geflogen auf Einsatzfahrzeuge und so weiter und so fort. Und dann ist das erstmal schon aufgrund dieser Aussage des Leitstellen Disponenten, des Einsatzleiters, Einsatzleiter ist er nicht, aber des Schichtführers in der Leitstelle, das ist schon genug Quelle, dass man es benutzen kann, um daraus eine Nachricht zu machen. Dann ist aber dieses ganze Einsatzgeschehen noch überhaupt gar nicht vollständig abgearbeitet. Das heißt, da sind noch keine Ermittlungen gelaufen, da sind alle noch mittendrin, sind noch dabei, da werden auch Schäden vielleicht überhaupt noch erfasst, Verletzungen, die es vielleicht auch gibt oder gab, stellen sich als gar nicht so schwerwiegend raus, wie es im ersten Moment schien, am Neujahrsmorgen um 7. Und dann kleckern irgendwann so die Pressemitteilungen nach, so am 5.6. kann man dann davon ausgehen, dass das Einsatzgeschehen dann jetzt einigermaßen überschaubar abgearbeitet ist und dass man dann wirklich die Informationen hat. Das ist natürlich viel zu spät für den Nachrichtenrhythmus, ne? Der Nachrichtentakt ist ja viel schneller. Man möchte also am besten schon das Fazit gleich morgens um 7 auf dem Tisch haben. Mhm. Da ist aber auch noch kein Pressesprecher im Dienst, der das irgendwie mal einfangen könnte, der mal ein bisschen sortiert und mal ein bisschen guckt, was war denn eigentlich, der vielleicht auch selber die Kapazitäten hat zu vergleichen, was war denn vor einem Jahr? Was hatten wir denn da für Fälle und für eine Zahl von Einsatzgeschehen? Und das ist halt nicht passiert, nicht in der Form, nicht in der Schnelligkeit, wie man es gebraucht hätte. Das mehr wollen, mehr brauchen in den Redaktionen, da ist einfach zu wenig Ruhe drin. Also man, so dieses klassische, wir lassen das mal 2 Tage liegen und warten, wie sich das entwickelt, das gibt es eigentlich nicht mehr. Also in anderen Kontexten habe ich das, dann hast du mittags um 12 irgendwo eine Pressekonferenz zu einem Thema und der Redakteur am Nachrichtentisch möchte gerne nachmittags um 5 schon die ersten Reaktionen haben, wo ich dann als Reporter immer gesagt habe, wenn ich jetzt die Verbände anrufe, die das betrifft, die was dazu sagen könnten, erfahren die im Zweifelsfall von mir, was da überhaupt passiert ist, weil die vielleicht die Pressemitteilung noch gar nicht haben oder die den Vorgang noch gar nicht kennen. Das reicht doch, wenn wir das morgen machen mit den Redaktionen. Lass uns doch heute den Tag über erstmal mit der sogenannten Frontalberichterstattung beginnen. Und das ist halt im Prinzip das Gleiche, was dann an so einer Silvesternacht passiert. Da ist kein Pressesprecher im Dienst, der das irgendwie sortieren könnte, der mal gucken könnte, was für ein Einsatzgeschehen hatten wir denn vielleicht im Jahr davor. Wie kann man das einordnen oder sowas, sondern das ist dann eben das, was den Leuten in der Leitstelle so aufgefallen ist an dem Einsatzabend und was halt so ja ungefiltert und nicht fertig zu Ende ermittelt dann am Ende rauskommt, und das ist halt ein Problem. Und da würde ich einfach in die Shownotes den entsprechenden Übermedienartikel nochmal verlinken. Den fand ich wahnsinnig aufschlussreich. Da wurde das auch sehr gut erklärt. Wer sich da mehr mit befassen möchte, der kann da nochmal nachlesen. Aber das ist im Wesentlichen ein Problem, das so wie Medien heutzutage funktionieren. Das ist, glaube ich, ein Effekt, der durch Social Media sehr stark beschleunigt wurde, dass man eben sehr schnell auf einmal Informationen hat über Twitter, über Facebook und wie sie alle heißen. Das ist etwas, das über die Jahre sich verschnellert hat. So dass, und das spielt sicherlich auch die digitale Technik irgendwie mit rein, dass ich als Reporter irgendwo auf dem Acker stehen kann und kann mich über LTE in HiFi-Qualität live ins Programm schalten. Allein die Tatsache, dass das möglich ist, führt ja auch dazu, dass der Takt schneller wird. Also ich muss nicht erst noch ins Studio fahren, wo ich mich auf der Fahrt vielleicht nochmal sammeln kann, kann nochmal überlegen, kann vielleicht auf der Fahrt noch ein Telefonat dazu führen, nochmal nachrecherchieren, sondern ich stehe im Zweifelsfall live irgendwo im Programm an einer Stelle und berichte von etwas. Und das wird dann halt auch erwartet, dass man da sofort live berichtet, auch vom Publikum, ja, nicht nur aus den Redaktionen, sondern wir hatten das, ist schon Jahre her, da ist irgendwas in Frankfurt gewesen, keine Ahnung, größere Geschichte, erinnere ich nicht mehr so hundertprozentig. Und da gab es in einem Forum, wo es um Radiosachen geht, gab es halt eine längere Diskussion darüber, warum der örtliche Lokalsender Antenne Frankfurt da nicht sofort einen Ü-Wagen hingeschickt hat. Da muss man doch drüber berichten. Das muss doch viel schneller im Programm gehen. Warum hat das 2 Stunden gedauert? Ja, weil die halt einfach A, keinen Ü-Wagen haben und B, weil die halt einen Reporter hingeschickt haben, der hat seine O-Töne gesammelt, ist in den Sender gefahren, hat seinen Bericht gemacht, in aller Ruhe. Und das führt eben im Zweifelsfall führt Zeit zu mehr Gründlichkeit. Die hat man aber heutzutage nicht mehr, weil das Publikum eben aus News-Junkies besteht. Ja, Leute, die sofort alles wissen wollen. Es passiert irgendwo was. Ne? So, es gab vor einigen Wochen ja diesen Fall, dass Trümmerteile einer abgeschossenen russischen Rakete auf polnischem Gebiet runtergekommen sind. Da sind 2 Menschen gestorben. Mhm. Und dann gibt's halt Leute, die sofort ihren kompletten Nachrichtenkonsum umschalten und alles darüber wissen wollen, was hat das jetzt für Implikationen, was bedeutet das, war das ein Angriff, was ist passiert, hihuha. Da hat sich noch keiner wirklich ein richtiges Bild gemacht, aber die Leute haben schon ein Informationsbedürfnis, das ganz, ganz groß ist, das Medien eigentlich in der Form seriös gar nicht bedienen können. Es aber trotzdem versuchen, aus Angst ein Publikum zu verlieren, weil irgendjemand es auf jeden Fall bedienen wird. Und am besten ist halt, wenn so eine Meldung kommt, wie Angriffe in der Silvesternacht auf Rettungskräfte, Social Media ausmachen, Nachrichtenkanäle ignorieren und zwei Tage später nochmal gucken, was los ist. Ja, müssen wir eigentlich so machen, aber da muss ich mich an der eigenen Nase fassen. Also mich würde interessiert, dass in dem Moment auch brennt. Was ist jetzt da passiert? Ja. Ja, das stimmt schon. Ja. Also so gesehen sind wir beide dann Teil des Problems. Ja. Mhm. Also die eine, die auf Publikumsseite das wissen will und der andere, der auf Macherseite darüber berichten muss, in Anführungszeichen. Nun war ich da im konkreten Fall natürlich nicht mit befasst, aber ich kann es zumindest erklären, wie es läuft. Ja, spannend. Wie kamen wir da jetzt drauf? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Aber bist du denn damit zufrieden? Womit? Mit deiner Berichterstattung. Oder mit der Gesamtsituation. Oder mit deinem Leben. Was? Frag doch nicht so blöd, ich will doch überleiten. Ach Gott, ach Gott, du ahnst es ja nicht. Das in war die Bayern. Holprigste Brücke, die ich je gehört habe. Himmel. Warum sollte das im neuen Jahr besser werden? Ja, also nee, wir haben das schon besser hingekriegt. Ich bin doch kein Profi. Ja, los, versuch nochmal. Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, vergiss es. Ich habe was gelesen. Tagesaktuell und sofort auf Instagram. In Bayern leben demnach die zweitzufriedensten Menschen in ganz Deutschland. Nur ihr überholt uns da noch. Ja. Ja, schön. Genau. Der Glücksatlas und die Universität Freiburg haben das nämlich in Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Klassenlotterie anscheinend herausgefunden. Mit einem Glücksindex von 7,06 liegen wir Bayern bundesweit auf Platz 2. Gleich hinter euch Spitzenreiter Schleswig-Holstein mit 7,14%. Was sagst du dazu? Ja, ist ja super. Also Bayern hat sich da ja über die Jahre sehr nach vorne gearbeitet. Das sah ja eine ganze Zeit sehr viel anders aus, dass der Abstand zwischen uns, unseren beiden Bundesländern doch viel, viel größer war. Und das ist ja super, wenn die Leute in Bayern immer zufriedener werden. Denn Zufriedenheit hängt ja auch ganz viel mit der persönlichen Situation zusammen, mit der persönlichen, ja hauptsächlich wirtschaftlichen Situation. Wenn es da Stabilität gibt und die Leute sagen, Mensch, mir geht's gut, dann ist das ja ein gutes Zeichen. Ja, hat natürlich auch viel damit zu tun, wie es verkauft wird, denke ich mal. Also in solchen Jahren, wo wir sind Weltmeister sind, da sind wir vielleicht auch alle ein bisschen glücklicher als in Jahren, wo wir in der Vorrunde rausgeschmissen werden oder so ähnlich. Also ich kann mir auch vorstellen, dass viel das, was nach außen hin gezeigt wird oder gepusht wird, auch viel Einfluss hat. Na, also ich habe mich mal mit einem Glücksforscher unterhalten und der sagt, also sie beobachten da eher die langfristigen Werte. Und da ist halt so eine Fußball-Weltmeisterschaft. Erstmal interessiert das nicht jeden. Und gerade die in diesem Jahr oder im vergangenen Jahr, muss man ja inzwischen sagen, wir haben 2023, gerade die WM 22, da hatte ich das Gefühl, dass sich enorm viel weniger Leute für das Ergebnis interessieren, weil es eben die Diskussion darum gab, ob eine WM in dieser Form in einem Land wie Katar stattfinden sollte. Ja, stimmt. So wegen der ja letztlich sklavenartigen Bedingungen, unter denen da die Stadien gebaut wurden, auch wegen des Fußabdrucks des ökologischen, dass es halt in einem Wüstenstaat bei 180 Grad Außentemperatur so ein komplettes Stadion einfach mal auf 26 Grad runtergekühlt wird, damit man da ordentlich Sport machen kann. Das sind alles Faktoren, die dazu geführt haben, dass sich Leute, die mögliche, also ich bin ja auch ab und zu gucke ich auch mal Fußball, weil ich es irgendwie dann zu solchen großen Turnieren auch mal irgendwie interessant finde. Naja, nee, interessant nicht, weil ich mitreden können möchte. Und diesmal habe ich es halt regelrecht, also noch mehr boykottiert als sonst. Von daher glaube ich nicht, dass ein Vorrundenaus der deutschen Mannschaft dazu beiträgt, dass irgendjemand im Glücksatlas unglücklicher wird. Weil es geht ja auch nicht um Glück im eigentlichen Sinn, sondern auch das steht ja in diesem Share-Pick in dem Bild, Zufriedenheit. Und da geht es wirklich um langfristige Werte, um wirtschaftliche Stabilität beispielsweise. Geht es mir gut, habe ich das Gefühl, dass das meine persönliche Lebenssituation gut für mich ist. So, und das sind eigentlich die ausschlaggebenden Punkte. Ich weiß es nicht. Fühle ich mich. Nee, es ist bei mir noch eingeschränkter. Ich glaube, das ist bei mir noch mehr auf die familiären Umstände bezogen, die mich glücklich oder weniger glücklich machen. Kann ich das? Aber so ein bisschen so eine Art Stolz, Bayer zu sein und zu Bayern zu gehören und so. Ich weiß es nicht. Macht mich das jetzt glücklicher, weil ich ein Bayer bin, oder würde ich woanders genauso glücklich leben? Ist das überhaupt ein Kriterium, mal ganz ehrlich? Ja, mich wundert es bloß, warum Bayern und warum Schleswig-Holstein? Warum nicht irgendjemand in Nordrhein-Westfalen oder in Berlin oder so? Ich glaube, Berlin wären sogar, glaube ich, weißt du zufällig die Zahlen, die allgemein so sind, ob Berlin zum Beispiel mit dazugehört oder nicht? Gucken wir also, doch einfach mal glücksatlas.de. Weil mich wundert es halt, warum es so spezifische Länder sind. Kann ja nicht bei euch das Meer sein und bei uns die Berge. Also irgendwas nee, muss es ja ausmachen. Also das ist eben sowas, wo man dann halt sagt, das sagt dieser Glücksforscher, mit dem ich vergangenes Jahr gesprochen habe, dass eben ein Teil von dieser Zufriedenheit schon in den Genen angelegt ist. Das ist etwas, das eben, wo die Skandinavier uns ja voraus sind, die haben einfach ein größeres Potenzial für Zufriedenheit, wenn wir es mal so nennen wollen. Und dann sind es ganz starke wirtschaftliche Faktoren. Also keine Ahnung, ne? Also wenn du jetzt an eine Wohnsiedlung denkst, bin ich derjenige mit dem alten verfallenen Haus und alle um mich rum haben schöne große neue Häuser oder schöne große neue Autos und ich bin der eine mit der Schrottkarre, dann bin ich unzufriedener, weil es meinen Nachbarn besser geht als mir. Wenn wir jetzt aber alle ungefähr auf dem gleichen Level sind, dann ist da eine größere Zufriedenheit einfach da. Das ist zum Beispiel sowas. Und wenn wir jetzt das Glücksranking angucken, Berlin zum Beispiel ist auf Platz 14 auch zwei Plätze gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Und das ist halt etwas, das man ablesen kann. Also die unzufriedeneren Bundesländer sind halt tendenziell die im Osten. Nicht komplett, nicht alle. Auch die Leute im Saarland, die sind auf Platz 15. Bremen auf Platz 12 und Brandenburg beispielsweise auf Platz 4. Und das sind ganz viele Faktoren, die da mit reinrechnen. Ja, aber eine gewisse Art von Identifikation mit dem Land muss es ja fast geben, weil gerade die Dänen, die zeigen ja ihre Nationalität viel mehr als jetzt zum Beispiel wir Deutschen. Ja, das eine hat aber mit dem anderen nichts zu tun. Ah, ich weiß es nicht. Ob so ein allgemeiner Stolz auf das, wo man, also auf die Region, wo man lebt oder das Land, das man vertritt, dass das nicht doch viel dazu beiträgt. Und das würde nämlich wieder darauf zurückführen, dass ich das Gefühl hatte, dass da, wo die Weltmeisterschaft bei uns in Deutschland war und dieses Wir-sind-wir-Gefühl und so, dass das durchaus mit da reinspielt. Das Wir-sind-wir-Gefühl ist ja eher Bayern wieder. Ja, aber dieses Wir sind Weltmeister, wir sind, weißt du, das da. Ja, weiß ich nicht, also gibt zumindest das Gespräch mit diesem Glücksforscher für mich nicht her und sehe ich jetzt auch beim Querlesen aus dieser Pressemitteilung zum Glücksatlas nicht wirklich raus. Müsste man noch mal genauer drauf gucken. Kann ich so nicht beantworten, ob Nationalstolz tatsächlich da mit reinspielt, weil wie gesagt, es geht ja um Zufriedenheit. So, und wenn ich mir hier diese, also ne, Lebenszufriedenheit ist etwas, so da sieht man halt, gibt es hier eine Tabelle hinter dem Link, dass es dann so einen starken Absturz gab in der Corona-Krise oder auf die Corona-Krise hin, 2019 auf 20 ist doch sehr stark abgestürzt, insgesamt der Durchschnittswert bundesweit, dann 21 war es wirklich auf dem Tiefpunkt und jetzt steigt es wieder steil an. Also da sind dann halt eher so Sachen offenbar, wenn wir diesen Punkt Corona-Krise mal als Zäsur nehmen, scheint es dann eher so zu sein, dass man so das Gefühl hat, okay, jetzt pandemische Phase vorbei, Corona ist jetzt so wie AIDS und andere Krankheiten eine ständige Bedrohung, hurra, wir können wieder ohne Maske durch die Gegend laufen und müssen und können wieder feiern und können wieder reisen unbeschränkt und so weiter und so fort und müssen uns einfach reden uns ein, dass wir uns keine Gedanken mehr machen müssen. Das scheint eher das zu sein, aber weiß ich nicht. Spannend. Vielleicht ist es auch der Alkohol. Der Alkohol? Mhm. Zum Beispiel 230 Liter extra teurer Gin, der im Bodensee gelagert wurde und samt seiner Stahlkugel, in der er gelagert wurde, verschwunden ist. Das macht Bayern zufriedener. Es kommt darauf an, auf welcher Seite vom Bodensee diese Kugel geklaut wurde. Mhm. Das könnte ja durchaus auch sein in Baden-Württemberg, in Österreich oder in der Schweiz. Ja, also wenn du das in Verbindung setzt, dann scheinst du ja einen Verdacht zu haben, wo, auf wessen Seite, auf welcher Seite der Landesgrenzen diese Kugel geklaut worden ist. Wollen wir es einmal kurz das nochmal Revue passieren lassen. Also es ist offenbar so, dass in einer 800 Kilo schweren Stahlkugel 230 Liter Gin gelagert wurden, und zwar unter der Wasseroberfläche des Bodensees. Warum auch immer. Angeblich in 20 Meter Tiefe, und das Ganze sollte dort 100 Tage lang lagern. Und angeblich würde sich da das Ganze dann besser reifen und einfach besser werden, das Ganze. Und für 550 Milliliter dieses Getränks sollten dann 99 Schweizer Franken auf den Tisch gelegt werden. Sollten, hätte, wenn und aber. Das Ganze ist natürlich nicht passiert, weil, wie gesagt, diese Kugel verschwunden ist. Und da fragt man sich natürlich, wohin ist die verschwunden? Die Ermittler gehen davon aus, dass sie geklaut wurde, oder die Inhaber dieser Kugel, die Besitzer dieser Kugel, gehen davon aus, dass sie geklaut wurde. Wobei ich mir das irgendwie überhaupt nicht vorstellen kann. Da muss es doch irgendeinen Hinweis geben, wohin das Ding verschwunden sein kann. So das 800 Kilogramm, was braucht man da erstmal für ein Boot, um dieses Ding hochzuheben, aufs Boot zu wuchten, an Land zu fahren, dort umzuladen auf einen LKW und dann wegzubringen? Das geht doch nicht unbeobachtet. Ja, ach, das ist ja aber wie mit allem, ne? Wenn du wenn du sowas klauen willst, dann fährst du da mit so einem Kutter raus, mit so einem Frachtkahn, wo dann eben auch ein entsprechender Kranausleger drauf ist, und dann fährst du ans Ufer, da wartet schon das Auto mit der Rundumleuchte, alle haben einen Blaumann und eine Warnweste an und tun so, als wäre das Normalste der Welt, und die Umstehenden denken sich, aha, wird diese Kugel endlich mal abgeholt, wurde ja auch Zeit. So wie du überall in jedes Gebäude einfach reinmarschieren kannst, ohne nach irgendwas gefragt zu werden, wenn du eine Leiter unterm Arm hast, machen dir die Leute noch die Türen auf, weil es dann leichter für dich ist. Solange du mit genug Selbstbewusstsein an so eine Sache rangehst, stellt überhaupt niemand Fragen. Gut, jetzt habe ich das gelesen. Und morgen spricht mich jemand an und sagt mir, er würde mir eine tolle Flasche Gin verkaufen wollen. Super toll gereift in 20 Meter Tiefe in einem See. Da werde ich doch stutzig. Also wo verkauft man jetzt dieses Ding? Verkauft man das als ganz normal als No-Name-Ware in Literflaschen? Das wäre jedenfalls schlau. Also wenn man schon so eine abgefahrene Geschichte veranstaltet, dass man eben diese Kugel da klaut, um diesen Spezial-Gin da rauszuholen, dann wäre das schlau, den zumindest in andere Flaschen abzufüllen. Weil das ist ja, auch das hatten wir hier schon mehrfach im Podcast, kommt immer mal wieder vor, dass es dann irgendwo einen größeren Diebstahl auf beispielsweise einer Baustelle gibt, und ein paar Wochen später kommt die Pressemitteilung von der Polizei, dass man die Täter gefasst hat, weil sie den Kram auf eBay angeboten haben. Zum Beispiel. Kann man fast nur hoffen, dass die schlau genug sind, in Anführungszeichen, den Kram dann umzufüllen. Eigentlich sollte man ja hoffen, dass die dumm genug sind, das nicht zu machen, damit sie gefasst werden, richtig? Herrje. Richtig. Ja, gut. Also ich hoffe, dass die dumm genug sind und das nicht so machen, wie ich es gerade gesagt habe. Entschuldigung. Aber andererseits, da ist das ja eine Art von Downgrading. Also das ist ja, die müssen das ja unter offiziellen Wert, weit unter offiziellen Wert verkaufen. Naja, es reicht ja, wenn sie die Kosten für das Schiff und den LKW wieder reingeholt haben. Ja, das stimmt für sie. Mit dem Verkauf. Rentiert sich das, klar, ja. So, und Also keine Ahnung. Ich glaube, wenn ich jetzt Ermittler wäre in dem Fall, dann würde ich vielleicht mal als erstes bei den Leuten fragen, die auf dem Bodensee sowieso ein Schiff liegen haben, in einer bestimmten Größe. Stimmt. Stimmt. Du brauchst eine Zulassung für den See. Und das muss ja irgendwo angemeldet sein. So. Außer auch das ist illegal in irgendeiner Weise auf dem Bodensee unterwegs. Weiß man ja nicht. Okay. So, also, wie viel kostet Gin normalerweise? Hast du da eine Preisvorstellung? Überhaupt sowas? Keine Ahnung. Ich bin ja Whisky-Trinker. Ach so, okay. Was ist ein Gin? Gin ist Wacholder, oder? Ist es immer Wacholder? Nee, das ist ja erstmal irgendein Alkohol, in dem unter anderem Wacholderbeeren drin sind und noch diverse andere Gewürze. Und da kann man dann verschiedene Sachen reintun. Aber es ist im Wesen, also so wie ich es jetzt so aus dem Kopf habe, da müsste man dann auch nochmal genauer nachgucken, als ich es jetzt tue. Also ich gucke zum Beispiel gar nicht nach. Ist das einfach irgendeine Art von Schnaps, der nicht viel Eigengeschmack hat und wo man dann irgendwelche Gewürzmischungen reintut. Wir haben ja auch irgendwo so ein Gin-Set rumliegen, wie man seinen eigenen Gin machen kann. Das ist halt einfach, sind 6 Gewürzdöschen und ein paar Vorschläge. Und da steht halt, nehmen Sie Wodka, schmeißen Sie Gewürze rein, lass ein paar Tage stehen, haben Sie Gin. Super. Oder versenke es in einem See 20 Meter Tiefe, dann wird er gleich besser. Ja, und also das sind ja so, ich glaube, das ist halt auch einfach ein Marketing-Trick. Ja, wir haben zum Beispiel auch, es gibt auch den Kieler Linie Aquavit. Der wirbt damit, dass der einmal über die Kieler Förde geschippert wird in einem Holzschiff. So, und weil es nämlich, weil es halt auch, es gibt auch den Linie Aquavit, das ist ein Aquavit, der mit einem Schiff einmal über den Äquator und wieder zurückgeschippert wird. Mm. So, also das ist ja auch völliger Irrsinn. Da wird also kistenweise dieser Aquavit irgendwo hingeschippert, auf ein Schiff geladen, dann fährt man einmal über den Äquator wieder zurück, um den dann wieder nach Hause zu fliegen und da zu verkaufen. Na super. So, und das, der soll dann irgendwie besser sein, was weiß ich. Okay, also habe ich jetzt doch kein Mitleid. Ach ja, Mitleid darf man da immer haben, finde ich. Ist ja alles in Ordnung. Können ja, die ja machen. Diebstahl, gell? Aber ja, trotzdem. Richtig. Möglicherweise habe ich aber eine Idee, wer der Täter gewesen sein könnte. Mhm. Und das, nämlich ein junger Mann aus der Gegend von Deggendorf. Der wurde vom Besitzer einer Wiese gegen 12.30 Uhr entdeckt, weil das Auto des Mannes nämlich mitten auf dieser Wiese stand. Und der hat also dann den 23-jährigen Fahrer aufgefordert, diese Wiese zu verlassen. Und daraufhin hat der Typ sich nackig ausgezogen, sich ins Gras gesetzt, hat angefangen zu muhen und das Gras zu fressen. Und der... Also ja, der eins weiß ich schon mal, der hat das nicht mit dem Gin gemacht. Naja, also der war ja rotzbesoffen. Ja. Also vielleicht hat er den Gin gleich fachgerecht seiner Anwendung zugeführt. Ach, jetzt verstehe ich deinen Gedanken. Ob der jetzt die ganzen 230 Liter getrunken hat oder nur einen größeren Anteil davon, das steht hier nicht. So, also okay. Er war so besoffen, dass er dachte, er könnte jetzt sowohl den Besitzer der Wiese als auch die hinzugezogene Polizei davon überzeugen, dass er gar kein rotzbesoffener 23-Jähriger, sondern eine Kuh ist. So. Die Polizei hatte auch nichts Besseres zu tun, als den Rettungsdienst dazu zu holen. Die haben ihn dann versorgt und in eine Fachklinik verbracht. Dann wurde ihm Blut abgenommen, um mögliche Rauschmittel zu bestimmen, wie viel Alkohol, der jetzt im Blut hatte, das steht hier nicht. Naja, vielleicht wollte er auch als unzurechnungsfähig erklärt werden und hat deswegen so in ein Theater aufgeführt. Keine Ahnung. Man weiß es ja nicht. Ja. Es ist, aber ich bin beruhigt, dass die Polizei diesen Trick durchschaut hat und. Das sind echte Fachleute. Da am Berg, die das. Also kriegen alles raus. Alles. Was sie nicht rausgekriegt haben, ist, was es mit Diktiergeräten auf einer Toilette von einer Kneipe in Münster auf sich hat. Da lag ein Diktiergerät in Klopapier eingewickelt hinter einer Toilette auf dem Boden. Die Aufnahme war aktiviert und lief auch schon mehrere Stunden, als die Geräte entdeckt worden sind. Es sind also mehrere Geräte. Und also das war wohl so, dass eine Frau auf der Damentoilette dieser Kneipe eine Art Diktiergerät entdeckt hat, schreibt der WDR, das schon 3 Stunden aufgezeichnet hatte. Dann wurde bei einer genaueren Suche in einer anderen Kneipe ein zweites entdeckt. Außerdem fanden sich kleine Stoffteddys, die wohl mit Saugnäpfen innen an der Kloschüssel befestigt waren. Warum, ist unklar. Kameras wurden nicht gefunden, steht hier, aber offenbar war jemand sehr interessiert an den Vorgängen auf Damentoiletten. Und vor allem von den akustischen Vorgängen, das ist ja das Irritierende. Ja. Was hat man davon, wenn man die Geräusche aufnimmt? Ja. Also ich habe es mal erlebt, ich war mal in Stralsund auf einer ziemlich düsteren Toilette und ich weiß nicht mehr, 2 Monate später oder so, habe ich in der Zeitung gelesen, dass auf dieser Toilette seit mehreren Monaten gefilmt wurde. Und das war für mich im Nachgang eine ganz furchtbare Situation. Das Gefühl, gefilmt worden zu sein, eventuell gefilmt worden zu sein. Allein nur das eventuell. Mhm. Klar. Fand ich ganz, ganz furchtbar. Aber warum möchte jemand die Geräusche aufnehmen? Tja. Ich kann es mir nicht vernünftig erklären, jedenfalls. War das nur der erste Schritt, um weiter auszuprobieren? Oder ob er damit auffliegt, ob das herauskommt, ob man es sieht? Und wollte er dann im nächsten Schritt Kameras installieren? Oder hat ihm das jetzt schon gereicht? Ja, das ist ja, also es hängt ja offenbar auch damit zusammen, dass da irgendwie kleine Stofftiere verteilt worden sind. Also vielleicht ist das ein seltsamer Scherz. Offenbar hat aber der Täter auch in einem anderen Lokal zumindest diese Stofftiere liegen gelassen. Nichts, also vollkommen unerheblich, was da der Grund war, das ist selbstverständlich eine Straftat. Das darf man nicht. Die Anzeige ist auch raus, steht hier beim WDR. Und es gibt wohl auch erste Hinweise auf einen Gast, der sich auffällig benommen hat. Aber ich kann mir echt nicht erklären, was sowas soll. Sind die Stofftiere nur Ablenkungsmanöver gewesen? Ich weiß es nicht. Die lagen ja in der Toilettenschüssel. Auch das ist ja auch noch so ein Irrsinn. Warum? Also noch nicht, also unten im Wasser, also noch nicht mal irgendwie unter den Rand geklebt, um eben, sag ja, der nächste Schritt wäre dann anstelle der Stofftierchen wäre es dann eben eine Kamera. Und er will jetzt ausprobieren, ob diese Dinger in irgendeiner Form entdeckt werden. Steht hier nicht, wie groß die Stofftiere waren, ob die eine Kamera nachbilden könnten in Form und Größe. Das kann ich hier nicht rauslesen. Aber das kann natürlich sein, sicher. So, dass man dann nachgucken kann, so keine Ahnung, was habe ich jetzt auf der Aufnahme, wie jemand diese Stofftiere entdeckt hat, damit man dann ableiten kann, okay, wie schnell geht das, bis die gefunden werden, bis dann vielleicht auch eine Kamera gefunden wird. Ich weiß es nicht, es ist alles völlig, völlig wirr und komplett Banane und auch massiv ekelhaft. Ja. So stark in die, letztlich Intimsphäre von anderen Leuten einzudringen, das finde ich widerlich. Sachen gibt es gar nicht. Ja. Ja, und dann haben wir etwas bekommen. Unter dem Stichwort gibt es gar nicht. Wie? Unter dem Stichwort gibt es gar nicht. Weil du sagst, es gibt Sachen, die gibt es gar nicht im konkreten Fall. Wir kommen jetzt, das ist gleich witzig, wenn ihr uns weiter zuhört, dann wird sich das für euch auch erschließen. Genau. Erzähl mal, was gibt es denn da nicht? Also, Bürger haben sich darüber beklagt, dass sie wegen eines Funkmastes nicht mehr richtig schlafen können. Hat sich hinterher herausgestellt, dass der Funkmast noch gar nicht auf Sendung war. Also es wurden nur da noch gar keine, hätten noch gar keine Strahlen oder irgendwas stattfinden können. Und trotzdem haben sich die Anwohner wohl durch Strahlen, angebliche Strahlen, gestört gefühlt und konnten nicht mehr schlafen. Das nennt man dann wohl Placebo-Effekt, oder? Eindeutig. Die Wirkerwartung. Bei dem Funkmast am Adelberg in Oberpfaffenhofen handelt es sich nämlich nur um ein Provisorium. Es wurde berichtet, wird der mobile Mast später an einer nee, warte mal, was steht hier? Wir berichtet, wird den mobilen Mast später an versetzter Stelle ein 40 Meter hohes Bauwerk ersetzen. Also der eigentliche Turm kommt überhaupt erst noch. Ah, okay. Und dann steht da jetzt nur einer so, um das Ganze mal zu präsentieren, oder warum steht er da? Naja, also wenn du einen 40 Meter hohen Turm bauen willst, um die Netzabdeckung in beispielsweise Oberpfaffenhofen, in Adelberg in Oberpfaffenhofen zu verbessern, dann dauert das ja eine Weile. Wenn es jetzt aber schon die Genehmigung gibt, dass das passieren soll, dann kann man von Mobilfunkanbietern solche mobilen Masten ausleihen. Das machen zum Beispiel auch die Leute in St. Peter-Ording im Sommer, wenn mehr Leute da sind, oder auch in Wacken, werden mobile Funkmasten aufgestellt, die das Mobilfunknetz vor Ort unterstützen. Und so ein Ding, das stand da offensichtlich, um eben schon mal für die Zeit der Bauarbeiten dann irgendwie das Netz schon mal zu verbessern, war aber noch nicht an. Sie haben es erstmal nur hingestellt, aber noch nicht eingeschaltet. Okay. Ich habe jetzt gedacht, man stellt eine Attrappe dahin, die schon genauso aussieht wie das, was später da mal stehen wird. Aber nein, der stand jetzt erstmal nur übergangsweise da, sollte angeschaltet werden. Bis der andere fertig ist, genau. Und der lief noch gar nicht. Und trotzdem haben sie, kann ich das jetzt verstehen? Nee. Nee, es ist wirklich, also wie du sagst, Placebo-Effekt. Das ist, glaube ich, das, wie man es am ehesten verstehen kann. Also die Leute sehen, da steht jetzt auf einmal ein Funkmast und dann muss der ja irgendeine Art von Auswirkung haben. Und die Auswirkung, die er hat, also die er haben könnte, nämlich dass du auf einmal mehr Empfang auf dem Handy hast, die hat er nun nicht, aber wirkt sich auf jeden Fall schon mal aufs Schlafvermögen aus. Oder die Menschen, die sind so in Sorgen in der Zeit, dass sie sich wirklich mehr Gedanken drüber machen und dadurch jetzt schlechter geschlafen haben. Auch das, ja. Tolle Erklärung. Das finde ich wahnsinnig plausibel, ja. Weil die sehen das Ding da stehen und dann drehen sich halt sämtliche Gedanken darum. Man diskutiert mit den Nachbarn, man regt sich drüber auf, man geht mit dieser Aufregung schlafen, denkt auch nachts noch drüber nach. Ja, oder auch schon im Gespräch mit den Nachbarn sagt auch schon der Erste, ja, ich habe auch schon den ganzen Tag so ein Drücken im Hinterkopf. Und heute Mittag wollte ich mich hinlegen, das ging, ich konnte gar nicht einschlafen. Klar. Und da ergibt ein Wort das andere und dann hast du nämlich genau das, wenn dir jemand erzählt, mich juckt's irgendwie so im Nacken, dann fängst du auch auf einmal an und kratzt dich zum Beispiel. Ne? Oder so dieses, was man früher in der Schule gemacht hat, hinten einfach am Kragen rumfummeln und sagen, haha, jetzt hast du Juckpulver hinten drin. Und da war aber eigentlich gar nichts, gejuckt hat's trotzdem. Habe ich nie gemacht. Nein, natürlich nicht. Na, wie soll das erstmal werden, wenn er wirklich dann an ist? Ja, und dann haben wir noch einen Bericht, den habe ich entdeckt bei uns in der Zeitung. Bei uns waren nämlich in Oberstdorf falsche Sternsinger unterwegs. Ich weiß gar nicht, habt ihr das bei euch oben auch? Wenig. Also auch bei uns gibt es Sternsinger, beispielsweise die Landesministerien den Landtag besuchen und auch in einigen Gemeinden laufen Sternsinger rum. Dadurch, dass wir hier aber überwiegend protestantisch sind, also diejenigen, die überhaupt noch in einer Kirche sind, das geht ja auch immer mehr zurück, ist das wirklich eine Ausnahme Erscheinung. Also es werden auch immer mehr katholische Kirchen hier in Schleswig-Holstein geschlossen. Die Pfarrbezirke werden dadurch immer größer. Jetzt gerade vergangenes Jahr oder 2021, weiß ich gar nicht, ist in Tönning die katholische Kirche geschlossen worden. Die in Heide ist auch schon zu. Ich weiß gar nicht, ob wir in Husum haben wir, glaube ich, noch eine. Ich kenne aber persönlich nur eine Katholikin. Hier, also so in unserem Umfeld, ja. So, die anderen sind alle evangelisch. Okay. Und entsprechend, also ich könnte mir vorstellen, dass da, wo es hier noch eine aktive katholische Gemeinde gibt, dass es dann eben auch Leute gibt, die sagen, Mensch, wir organisieren mal irgendwie ein Sternsingen und dass die dann aber ganz gezielt vielleicht zu Gemeindemitgliedern hinkommen. So, und hier bei uns, als wir eingezogen sind an der Tür, war auch noch so dieser, dieser Segen, ne, an, so, das war noch erkennbar. Mhm. Aber das ist, seitdem sind die hier auch nicht mehr aufgetaucht. Ja, früher war es bei uns auch so, dass sie von Haus zu Haus gezogen sind, geklingelt haben, dann hast du schon, du hast eigentlich schon durch die Tür den Weihrauch gerochen, der dann schon verbreitet wurde, und sobald du die Tür aufgemacht hast, haben sie dann entweder gesungen oder irgendwas, irgendein Gedicht vorgetragen oder was das war. Zwischenzeitlich war es dann so, jetzt muss ich gerade überlegen, sind die dann überhaupt noch von Haus zu Haus? Ach so, sie haben dann geklingelt und gefragt, ob sie oben dieses Jesus segne dieses Haus da dran machen dürfen, dieses CMB. Und jetzt inzwischen ist es anscheinend so, dass man sie sogar bestellen muss, dass sie dann zu der Haustür kommt. Und in manchen Bereichen gibt es dann auch zentrale Plätze, wo sie dann hingehen und dort dann sind. Also es hat sich immer mehr zerfahren und das wird nicht mehr so ausgeübt, wie es früher mal war. Mhm. Und auch immer weniger. Ja, aber in Oberstdorf im Landkreis Oberallgäu hat die Polizei nämlich am Dreikönigstag eine Gruppe mit betrügerische Sternsinger festgenommen. Die Gruppe, die bestand aus drei Frauen im Alter von 34, 32 und 31 Jahren und die hatten zwei Kinder dabei und die sind tatsächlich noch von Haus zu Haus gezogen. Und eine aufmerksame Bürgerin, die ist dann stutzig geworden, weil sie nämlich die Sternsinger-Kinder bzw. die Damen gar nicht gekannt hat und auch keiner Pfarrei zuordnen konnte. Und daraufhin hat sie dann die Polizei angerufen. Und die hat die Gruppe dann gestellt und hat die gesammelten 2034 Euro erst einmal eingezogen, um der ganzen Sache nachzugehen, ob sich es dabei um einen Betrugsfall handelt. Das Ganze wurde dann zur Anzeige gebracht. Ja. Weil es ist ja auch einfach eine Frechheit. Weil normalerweise, wenn ich das richtig im Kopf habe, geht es da ja irgendwie um Brot für die Welt und solche Geschichten. Dafür wird ja üblicherweise gesammelt. Genau, in dem Fall Spenden für benachteiligte Kinder in aller Welt wurden gesammelt, richtig, ja. Und dann zu sagen, wir vor allen Dingen, also ist ja schlimm genug, dass da Leute draufspringen und sagen, hihi, so kommen wir schnell zu Geld, sondern dass die ihre Kinder ja auch noch mitnehmen und die singen lassen, das finde ich ja besonders verwerflich. Ja. So, insofern hoffe ich einfach mal, dass die dann auch überführt wurden. Also werden und dass die dann auch dafür verknackt werden. Dass die auch bestraft werden. Jetzt lese ich gerade weiter. Im schwäbischen Landkreis Günzburg, und zwar genauer gesagt in Burgau, wurde die Polizei auch wegen angeblich falscher Sternsinger gerufen. Einer Frau war da eine Gruppe aufgefallen, die angeblich ein Unwesen treiben würden. Und wegen des Erscheinungsbilds der Sternsinger, die ein Kamel dabei hätten, ging die Frau davon aus, dass es sich um Betrüger handeln könnte. Und? Ja, es kam dann allerdings heraus, dass es sich um Mitglieder eines örtlichen Faschingsvereins handelte. Die Gruppe ging in Sternsinger-Verkleidung und in Begleitung eines extra dafür gebastelten Kamels von Haus zu Haus. Also so eine Attrappe regelrecht. Genau. Ja. Und um Spenden in Form alkoholischer Getränke zu bitten. Mhm. Also das war dann ein Faschingsscherz. Ja, und sie gingen auch nur, lese ich gerade, zu Vereinskameraden, also noch nicht mal an jedes Haus. Genau, also von dem her, die haben jetzt auch nichts erbeutet und haben niemanden da betrogen. Und das war wohl offensichtlich, dass sich das Ganze dann um einen Scherz gehandelt hat, aber das andere natürlich nicht. Zumal man ja wirklich 2034 Euro, das ist eine ganze Menge Geld. Und wenn man das sich unter den Nagel reißt, unter solchen fadenscheinigen, ja, das ist natürlich eine Sauerei. Genau, richtig. Und dann gab es ja auch noch diese Geschichte, Leute, die es ja notwendig gehabt hätten, eine größere Spende zu bekommen, nämlich ein Pärchen, das auf der A7 liegen geblieben ist bei Dittmannsried und die einfach kein Benzin mehr hatten. Und deswegen haben sie sich gedacht, okay, dann besorgen wir irgendwo Sprit, hatten offenbar keinen Benzinkanister dabei und deswegen haben sie kurzerhand das Auto bergab zu schieben bis zur nächsten Ausfahrt. Deswegen haben sie ihn umgedreht und entgegen der Fahrtrichtung auf dem Seitenstreifen angeschoben, bis dann eine Polizeikontrolle stattfand. Und ja, da stellte sich dann heraus, dass der ursprüngliche Fahrer auch gar keinen Führerschein hatte. Das kommt dann auch noch mit dazu. Also was die gemacht haben, ist, die sind ohne Führerschein mit der Karre unterwegs gewesen, haben den Tank leer gefahren und haben dann gedacht, okay, dann warten wir jetzt drauf, bis irgendjemand vorbeikommt und uns Benzin bringen kann. Nein, noch viel schlimmer. Die sind sogar losgelaufen, haben Benzin besorgt, haben während dieser Zeit im Auto das Licht, also das, den BKW das Licht brennen lassen. Das ist ja noch schlimmer. Weil während der Wartezeit das Licht des BKWs brannte, entlud sich schließlich die Fahrzeugbatterie. Ja, habe ich es falsch gelesen. Da die Organisation eines Benzinkanisters zeitaufwendig war und während der Wartezeit das Licht im PKW brannte. Ja, okay, also dann hatten sie irgendwann Benzin, kam zurück, aber die Batterie war leer, sie konnten nicht mehr starten. Genau. Und dann haben sie sich gedacht, dann schieben wir den wenigstens von der Autobahn runter, damit er nicht stört. Die Trottel. Ja, gut. Das ist natürlich echt bescheuert. Ja, und dann kam das hinzu, was du schon gesagt hast, dann hatte der ursprüngliche Fahrer auch nicht mal eine Fahrerlaubnis für das Fahrzeug. Ja, also drei Sachen. Alle irre. Für welches wird man denn bestraft? Wird man jetzt für alle drei Sachen bestraft oder für den härtesten Fall? Oder wie wird man denn jetzt bestraft? Also wofür sollst du denn bestraft werden? Dafür, dass der Sprit ausgeht? Nö. Dafür kann dich ja keiner zur Verantwortung ziehen. Dafür, dass du auf der Autobahn läufst und einen Benzinkanister besorgst. Weiß ich nicht, ob das eine Ordnungswidrigkeit ist. Musst du dann nicht eigentlich einen Abschleppdienst rufen oder irgendwas? Bin ich unsicher. Okay. Also da bin ich wirklich unsicher, weiß ich nicht. Weil letztlich dafür, dass der ADAC mit einem 5-Liter-Kanister kommt und dir zur Weiterfahrt verhilft, das wird richtig teuer, denn da bist du dann halt für einen Liter Sprit irgendwo bei 5 bis 6 Euro. Die lassen sich das sehr gut bezahlen. Das fällt halt nicht. Auf der Autobahn laufen oder auf der Autobahn ein Auto anhalten, ist das erlaubt? Naja, du darfst ja liegen bleiben und dann darfst du natürlich auch beispielsweise ja zu einer Notrufsäule laufen, wenn du kein Handy dabei hast. Okay, also dann ist das früher, als Autobahnen noch schwarz-weiß waren, hat man das ja so gemacht. Naja, so, deswegen ist also, das ist halt bestenfalls eine Ordnungswidrigkeit oder keine Ahnung, nee, weiß ich nicht, aber das ist, glaube ich, nichts, wofür man verknackt werden kann. Aber okay. Ein Auto, was nicht fahrbereit ist, entgegen der Fahrtrichtung zu bewegen, schon eher, aber das dann ohne Führerschein gefahren zu haben, ist halt definitiv etwas, wofür man verknackt wird. Wobei das dann natürlich auch die Erklärung ist, der darf eigentlich gar nicht fahren, steht aber mit seinem Fahrzeug oder mit einem Fahrzeug auf der Autobahn, dass er dann natürlich versucht, da irgendwie runterzukommen, ohne ertappt zu werden, ist ja fast folgerichtig richtig. Ja, wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass wenn du keinen Führerschein hast, dass du dann auch einfach nicht weißt, wie du dich da am schlausten verhältst. Also weißt du, jemand, der in der Fahrschule war, der hat schon mal gehört, okay, wenn mir der Sprit ausgeht, fahre ich rechts ran, da ist eine Notrufsäule oder hat vielleicht auch die möglicherweise eine Nummer vom ADAC irgendwo dabei oder im Handy sind die ja häufig schon eingespeichert auf der SIM-Karte und kann halt dann Hilfe holen. Aber jemand, der einen Führerschein hat, würde ja nicht auf die Idee kommen, das Auto umzudrehen und zu Fuß Richtung entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Abfahrt zu schieben. Naja, kann ja durchaus sein, er hatte mal eine Fahrerlaubnis und hatte einen Führerschein und hat den aus welchen Gründen auch immer verloren. Auch das ist möglich, ja genau, richtig. Aber so, das wäre jetzt so vom ganzen Verhalten, wäre jetzt meine erste Annahme, meine Grundannahme, okay, der hat einfach keine Ahnung gehabt, was er in der Situation machen kann und wollte jetzt aber unbedingt irgendwas machen. Und hat sich dann für das Falsche entschieden. Keine Ahnung, ob das irgendwie verständlich oder nachvollziehbar ist. Kann auch sein, vielleicht war die Ausfahrt ja auch die von einem Parkplatz, das steht da nicht. Dass er einfach gedacht hat, können wir es wenigstens aus dem Weg schaffen. Aber weiß ich nicht. Das ist geraten. Ich überlege gerade, wo ich in diesem Moment falsch abgebogen wäre. Ich gehe ja immer davon aus, ich habe das ist witzig, weil es ums Autofahren geht. Ja, Entschuldigung. Ich habe jetzt keine Fahrerlaubnis, fahre aber trotzdem mit einem Auto. Ja. Mir geht das Benzin aus und ich bleibe mitten auf der Autobahn stehen. Ja. Jetzt will ich ja vermeiden, dass jemand herausfindet, dass ich keine Fahrerlaubnis habe. Ich also gerätst also du in los. Panik? Wahrscheinlich, ja. Ich wäre nicht ich, wenn ich das jetzt nicht hätte. Aber ich würde jetzt wahrscheinlich auch probieren, Sprit zu bekommen. Mhm. Ich komme zurück und merke, vor lauter Aufregung und vor lauter Panik war das Licht angeblieben und das Auto hat jetzt eine leere Batterie. Oder aus Unwissenheit. Das sei mal dahingestellt, das unterstelle ich ihm jetzt gar nicht mal. Also ich wüsste es. Ich wüsste es und hätte halt vor lauter Panik jetzt aus Versehen das Licht brennen lassen und das Auto, die Batterie wäre jetzt alle. Da wäre doch dann der Punkt erreicht, wo Schluss ist. Wo ich nicht, ja, ich kann doch dann nicht überlegen, ja gut, doch, nächster Schritt wäre, ich muss das Auto von der Autobahn runterbringen Richtig. Und verschwinden lassen. Es ist nachts 2.15 Uhr, die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Polizeiauto vorbeifährt, ist auch nicht allzu groß. Also gucken, dass ich das runterbringe. Jetzt ist aber die nächste Ausfahrt hinter mir, die am übernächsten gelegene ist 5 Kilometer vor mir. Klar rolle ich das Auto nach hinten. Ich würde es aber nicht rückwärts rollen lassen. Ich würde es ja umdrehen. Ja, irgendwie ergibt das schon Sinn. Echt? Ja, also nicht. Bist du sicher, dass das Sinn ergibt? Denk nochmal drüber nach. Ich sehe das nicht so richtig. Okay. Was hättest du denn gemacht? Naja gut, also ich wäre ja schon im ersten Schritt überhaupt gar nicht ohne Führerschein mit einem Auto auf die Autobahn gefahren. Also bist du da schon nicht weit abgebogen im Leben. Ja, richtig. Also natürlich habe ich auch vor der Führerscheinprüfung oder vor der ersten Fahrstunde schon mal ein Auto bewegt auf dem Verkehrsübungsplatz und so weiter. Das haben wir alles schon mal geübt, damit das nicht ganz so traumatisch wird bei der ersten Fahrstunde. Nur, also ich hätte mich, also sagen wir es mal so, meine Autobahnfahrt in der Fahrschule war so, ich sag mal, problematisch, dass ich auch, nachdem ich den Führerschein hatte, mich nicht sofort auf die Autobahn getraut habe. Und ich hätte es garantiert, das weiß ich definitiv, ich hätte mich definitiv nicht ohne Führerschein mit dem bisschen, was ich an Fahrpraxis hatte, das kann man gar nicht Fahrpraxis nennen, wir waren 2 Stunden am Verkehrsübungsplatz, das zählt nicht, wäre ich nie und nimmer auf die Idee gekommen. Jetzt weiß ich aber, so das war, ich war ja zu der Zeit dann auch in so einem Segelflugverein und da war es halt gang und gäbe, dass die Flugschüler dann auch Auto gefahren sind, weil man halt so ein Segelflugzeug wird mit einem Stahlseil von der großen Seilwinde gestartet und dieses Stahlseil muss halt von der Winde wieder zum Startpunkt zurückgezogen werden und das macht man mit dem Auto. Also fährt man auch schon mit 14, 15 auf diesem Flugplatz mit dem Auto rum und insofern weiß ich von Leuten, die schon ein bisschen mehr Fahrpraxis haben und weil die Piste halt irgendwie 1,5 Kilometer lang ist, gab es dann auch einige, die da ein bisschen auf dem Weg zur Seilwinde, um das Seil abzuholen, ein bisschen mehr aufs Gas gedrückt haben. Die wären vielleicht auf die Idee gekommen. Kann schon sein. So, irrelevant. Ich wäre gar nicht unbedingt auf die Autobahn gefahren und ich bin aber sehr sicher, dass ich niemals auf die Idee gekommen wäre, im Dunkeln ein unbeleuchtetes Auto entgegen der Fahrtrichtung zu schieben. Also so bescheuert wäre ich nicht. Ich wäre abgehauen vielleicht. Oder ich hätte völlig panisch meine Eltern angerufen. Und wenn das Fahrzeug auf dich zugelassen ist? Auf mich zugelassen? Ja, wer wäre denn so wahnsinnig? Die Polizei das Auto und würde dann sagen, ja, jemand, der ohne Führerschein Auto fährt. Und jetzt eine Verquickung furchtbarer Umstände, eins nach dem anderen geht schief und jetzt steht dein Auto da und du denkst nur noch, wenn ich jetzt erwischt werde oder mein Auto hier auf der Autobahn gefunden wird, dann kommen die zu mir nach Hause und fragen mich, ja, warum sind sie mit dem Fahrzeug gefahren? Also versuchst du doch das Ganze zu vertuschen und schaust jetzt, dass du irgendwie das Auto runterbringst. Das Leichtere, das zu vertuschen, wäre ja abzuhauen, weg vom Auto, und irgendjemanden zu organisieren, der im Zweifelsfall sagt, ja, ich bin gefahren. Ah. Und ich war, als sie das Auto gefunden haben, gerade auf dem Weg zur Tankstelle. Okay. Also das wäre dann, wenn man schon so viel kriminelle Energie hat, in Anführungszeichen, wäre das, glaube ich, mein Tipp an junge Zuhörende. Das war der 27-jährige Pkw-Fahrer mit seiner 33-jährigen Beifahrerin. Hatte die auch keinen Führerschein? Ja, offenbar nicht. Es wird ja immer wilder. Oder sie hat gesagt, ne, hey, ich habe da nichts mit zu kriegen, der ist gefahren. Kann auch sein. Jetzt habe ich aber immer noch keine Antwort auf das. Für was wird der jetzt bestraft zum Schluss? Fahren ohne Führerschein. Steht Wenden doch da. Auf der Fahrbahn. Eingriff, schwerer Eingriff in die Straßenverkehrsordnung. Kannst du auch nur für dran, nee. Also da, nee. Dann hätte ja jemand behindert werden müssen beispielsweise. Also das ist ja eher so, wenn du, also ich weiß nicht, ob der Eingriff in die Straßenverkehrsordnung, was da die Voraussetzungen für wären. Also wenn noch nicht mal Klimakleber deswegen verknackt werden, sondern wegen Nötigung rangekriegt werden. Was ja auch ja, schon bescheuert ist. Binden auf der Autobahn wäre auch noch was, oder? Ob das etwas ist. Also fahren ohne Führerschein, also warte mal, ist das, ich habe jetzt keinen Bock zu googeln. aber das ist halt die Frage. So was, also ich glaube, Wenden auf der Autobahn ist wahrscheinlich eine Ordnungswidrigkeit. Oder gibt es dafür Punkte? Ist das strafbewehrt? Ich bin unsicher. Jetzt google ich doch. Also ich würde schon sagen, wenn jemand als Geisterfahrer unterwegs ist, das ist doch... Bußgeldkatalog. Gucken wir doch mal. Auf Autobahnen ist das Wenden grundsätzlich untersagt. Das ist ein Bußgeld von 80 Euro und ein Punkt in Flensburg. Oh, das ist ja noch. So. Und dann kann man ja noch fahren ohne Führerschein. Geldstrafe von 180 Tagessätzen oder eine Freiheitsstrafe von bis zu 12 Monaten. Also das ist dann tatsächlich eine Straftat. Okay, aber das wird jetzt nicht Plus und Plus ist Plus, sondern das ist jetzt, das eine wird dann bestraft und das andere wahrscheinlich nicht, oder? Kann sein, dass der dann zusätzlich auch noch eine Ordnungswidrigkeit obendrauf bekommt. Möglich. Weiß ich aber nicht, da bin ich zu wenig Anwalt für. Keine Ahnung. Hatten wir noch was? Nee, Automaten noch. Richtig? Automaten haben wir noch. Ja. Richtig. Und zwar von Silke. Die hat uns einen Automaten geschickt. Bei der Firma Leinweber können nämlich Baustoffe bestellt und bezahlt werden und dann über eine Abholbox mit einem vierstelligen Code abgeholt werden. In Eichenzell steht zum Beispiel so eine Box und da kann man, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, keine Ahnung, ich möchte mein Dach dämmen, ich brauche, keine Ahnung, welchen Maßeinheiten kauft mir denn Dämmwolle? Kubikmeter? Keine Ahnung. Also ich brauche 18 Pakete Dämmwolle, kann das aber während ihren Öffnungszeiten nicht abholen, weil ich so blöde 16-Stunden-Schichten habe, tun Sie es bitte in die Box und dann kriegst du also dann so einen vierstelligen Code und dann kannst du mit deinem Lieferwagen ranfahren und deine Kubikmeter an Dämmwolle abholen, damit du dann am Wochenende, sonntags offenbar, Samstag hätten die auch auf, könntest du dann dein Haus dämmen. Mhm. Super Sache. Box ist jetzt ein bisschen irreführend, da würde ich mir jetzt was Kleines vorstellen, aber wenn wir jetzt das Bild da betrachten, das sieht ja schon so aus wie so eine kleine Pkw-Garage. Also ich würde... Oder? Das ist schon relativ groß. Wenn es um Baustoffe geht, auch nichts Kleineres erwarten, ehrlich gesagt. Ja, das stimmt, da hast du recht. Teegut. Silke hat uns auch noch einen Automaten mitgebracht. Naja, ob man dazu noch Automat sagen kann. Wir haben das ja auch schon öfters mal bei uns hier gehabt. Teegut, eine Supermarktkette, hat jetzt insgesamt 22 kleine Theos, nennen die sich, im Raum Frankfurt bis Fulda hingestellt. Man bekommt in diese Theos Zutritt über eine EC-Karte oder eine App. Dort kann man dann seine Waren selbstständig einkaufen, also scannen und über einen Kassenautomaten oder per App bezahlen. Und diese Gebäude, die dort stehen, die sehen so ein bisschen aus wie so eine, ja, wie eine Tonne, eine überdimensionale auf die Seite gelegte. Und diese Dinger sind dann behindertengerecht. Man kann da also auch offensichtlich mit dem Rolli reinfahren. Ich sehe da auch eine Auffahrrampe bis zum Eingang. Dort soll es dann auch noch eine Fahrradwerkstatt geben. Das irritiert mich jetzt ein bisschen. Ein Büchertauschfenster, okay, das kapiere ich noch. Teilweise gibt es dort E-Bike-Ladestationen, auch in Ordnung. Sitzgelegenheit verstehe ich auch noch. Und man kann dann aus 950 Artikeln wählen. Was mich wirklich irritiert, die Fahrradwerkstatt. Wieso? Weil das ganze Ding ja 24 Stunden, 7 Tage die Woche geöffnet ist, man eigentlich alles selbstständig macht, aber unter Fahrradwerkstatt verstehe ich einen Fachmann, der da Fahrräder repariert. Ja, und der muss ja nicht 24/7 da sein. Also das kann ja, also das ist zum Beispiel auch ein Konzept, das hier in Schleswig-Holstein immer mehr kommt. My Enzo heißt das, glaube ich. Das ist auch so ein Supermarktkonzept, wo du halt einen Supermarkt hast, der an ein paar Stunden am Tag mit Personal besetzt ist und wo man aber sonst außerhalb der regulären Öffnungszeiten reinlatschen kann und mit seiner Kundenkarte kriegt man die Tür auf, kann dann einkaufen ganz normal, geht zur Selbstzahlerkasse und bezahlt den ganzen Bums. Und das könnte natürlich sein, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier zwar diesen 24/7 halbautomatisierten Supermarkt hingestellt, da muss aber jemand ab und zu mal die Regale nachfüllen. Ah. Da muss vielleicht jemand die Warenannahme machen. Und damit der jetzt nicht nur 3 Stunden am Tag beschäftigt ist und ansonsten nicht, weil die Leute halt immer standardmäßig mit der EC-Karte selber auschecken, richtet der sich dann noch eine Fahrradwerkstatt ein, zum Beispiel. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht einfach so ein Konzept ist von: Wir brauchen irgendwie jemanden, der da in der Nähe ist und der soll auch noch eine Möglichkeit haben, was zu verdienen. Also vielleicht gibt es andere ähnlich gelagerte Supermärkte, wo es dann, keine Ahnung, einen kleinen Lotto-Shop daneben gibt oder einen Zeitschriftenladen oder weiß der Geier was, aber dass es halt irgendwie vielleicht eine Ergänzung zu einem kleinen Betrieb ist. Mhm. Ist wieder geraten, weiß ich alles nicht, wäre erstmal eine Idee. Ja, würde das Ganze aber erklären, weil ich habe mir jetzt gedacht, ja okay, der Fahrradwerkstatt, der ist vielleicht 30 Stunden die Woche da oder ist er 40 Stunden die Woche da und die restliche Zeit ist das Ding trotzdem unbeaufsichtigt. Ich dachte, dass er jetzt so Art Aufpasser ist. Kann ja auch sein. Ja, aber wie gesagt, die restliche Zeit wäre das Ding ja auch unbeaufsichtigt. Ja. Aber das, was du gerade erklärt hast, ergibt durchaus Sinn, dass der wirklich nur das für 3 Stunden die Regale auffüllen kann und die restliche Zeit würde er nichts zu tun haben. Und so hat er dann eben noch seine Fahrradwerkstatt. Ja, und letztlich ist das sind solche Sachen, die funktionieren halt über Vertrauen. Wie ganz häufig ja auch so, hier bei uns sieht man das häufig, da steht dann irgendwie am Straßenrand so ein Gemüseladen, so ein kleiner Stand, wo man irgendwie verschiedene Gemüsesachen sich mitnehmen kann und da ist dann so eine Kasse, so eine Vertrauenskasse. Und da schmeißt man dann halt den Gegenwert dessen rein, was man da mitgenommen hat. Und das funktioniert mal besser, mal schlechter. Ich war jetzt vor einiger Zeit bei einem Hofladen, die das so ähnlich machen. Die haben halt so ein kleines Abteil neben dem eigentlichen Laden, das sie mit einer Tür zumachen können. Und da ist man dann eben auch außerhalb der Öffnungszeiten in einem bestimmten zeitlichen Rahmen, kann man da rein und sich selber versorgen. Und dann eben auf Vertrauensbasis, man schreibt auf, ich habe das und das mitgenommen und das ist der Betrag und dann tut man es entweder in die Kasse oder man kann mit der EC-Karte bezahlen. Und da sagt der Betreiber auch, ja, ab und zu klaut mal jemand was, aber dann ist das halt irgendwie ein paar Euro Wechselgeld aus der Kasse. Die meisten Leute zahlen eh mit EC-Karte. Die könnten, wenn man hier klauen will, könnte man einen größeren Schaden anrichten, indem man zum Beispiel das hochwertige Rindfleisch aus regionaler Biohaltung mitnimmt, was halt viel, viel mehr wert ist als die paar Kröten in der Wechselgeldkasse. So, das sind dann halt Leute, die irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, aufs schnelle Geld aus sind. Also was hatten wir hier auch mal? Wir haben ja hier auch im Allgäu eine Supermarktkette, die hatte das, ich weiß gar nicht wie lang, 2 Jahre oder so, da konntest du dann auch deinen Artikel selber scannen und selbstständig durch die Kasse gehen. Haben sie da dann allerdings wieder abgeschafft, aber nicht, weil das Ganze nicht funktioniert hätte, weil zu viel geklaut geworden wäre. Also da wird im Laden selber mehr geklaut, als dort an der Kasse beschissen wird, sondern weil die Technik versagt hat. Also die Technik war zu aufwendig und zu kostspielig und deswegen ist es wieder abgeschafft worden. Ja, siehste. Ja, und hier geht es ja wirklich irgendwie um selbst auschecken, selber einscannen, selber abrechnen. hat auch viel mit Vertrauen zu tun. Ja, mein Gott. Außer es wird irgendwie Video überwacht und aber das... Das wird es wahrscheinlich sowieso. Allein schon, weil du, wenn irgendjemand in den Laden kommt, um beispielsweise da rumzurandalieren, möchtest du ja auch Beweise haben. Also ich bin mir sehr sicher, dass da auch wie in jedem Supermarkt Kameras hängen. Ja, schön. Dann bleibt nur noch der Hinweis, wir sind jetzt auch beim Mastodon mit dem Nord-Süd-Gefälle auf der Podcast-Instanz podcasts.social. Den Link dazu, wer uns dort folgen will und vielleicht nicht mehr bei Twitter folgen, den findet ihr unter jeder Episode in den Shownotes. Genau. Ich finde das total schlau. Erzähl, warum? Naja, weil halt dieser verrückte Twitter gekauft hat. Komisch, dass der plötzlich verrückt ist. Also der war schon die ganze Zeit verrückt. Nein, war er toll. Nein, der war schon die ganze Zeit verrückt. Und als er Satelliten nach Ukraine geschickt hat, damit Bilder gemacht werden, da war er auch toll. Nein. Aber jetzt ist es ein Verrückter. Der war schon die ganze Zeit verrückt. Ich bin auch überzeugt davon, der hat ja mit SpaceX dann irgendwann einen Tesla ins All geschossen. Und da saß ja irgendwie so eine Puppe am Steuer im Raumanzug. Ich bin überzeugt davon, der hat jemanden umgebracht und wollte den verschwinden lassen. So. Der Typ ist verrückt. Punkt. Naja, egal. Elon Musk hat Twitter gekauft, tut im Augenblick gefühlt irgendwie alles daran, dass der Laden kaputt geht, hat irgendwie große Teile der Belegschaft rausgeschmissen, insbesondere auch die Leute, die sich für die Moderation von schlechtem Content eingesetzt, die da mit beschäftigt waren, die Leute, die schwierigen Programmiertätigkeiten übernommen haben, die hat er alle rausgefeuert. Er trifft beeindruckend merkwürdige Entscheidungen. Zum Beispiel eben, dass er auch die Sperre von mehreren Leuten aufgehoben hat, die wegen rechtsextremer Äußerungen von der Plattform geflogen sind. Und entsprechend gibt es Menschen, die sagen, ich mache mein Twitter-Konto zu und die sich eine Alternative suchen. Das ist in vielen Fällen Mastodon, ein Dienst im Fediverse, ein dezentrales soziales Netzwerk, wo nicht nur Twitter nachgebildet wird, es gibt auch eine Alternative für Instagram, für Facebook und für ganz viele andere Sachen, die alle miteinander verbunden sind. Also ich kann, wenn jemand irgendwie bei diesem Pixelfed, also sprich bei der Instagram-Alternative ist, dann kann ich dem mit meinem Mastodon-Account folgen und habe den ganz normal in der Timeline. Gibt auch verschiedene Chatprogramme, die das können und so weiter und so fort. Und damit all diejenigen, die Twitter den Rücken kehren wollen, eine Anlaufstelle haben, wenn sie unseren Premium-Content weiter genießen möchten, sind genau, wir jetzt auch bei Mastodon. Für den Premium-Content auf Mastodon ist jetzt der Herr Schaar zuständig. So. Okay. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich könnte jetzt bei Mastodon mir ein Konto erstellen, wo auch immer, das müsste ich erst noch herausfinden, und könnte dann die Instagram-Einträge von irgendjemandem verfolgen? Naja, es ist also ein Instagram-Nachbau. Ne? Ja. Das heißt Pixelfed, also das Ganze, also es gibt in diesem Fediversum gibt es nicht nur diese Twitter-Alternative Mastodon, es gibt eben ganz viele verschiedene Dienste, die da angeboten werden. Das fußt auf einem Protokoll, das heißt ActivityPub gibt es schon seit ein paar Jahren, blablabla, ist alles wahnsinnig technisch, aber es führt dazu, dass man eben verschiedene Dienste, sowas ähnliches wie Twitter, sowas ähnliches wie Instagram, dann auf einem Account verfolgen kann. Also ich muss mich nicht an 5 Stellen anmelden, kann ich natürlich, muss ich aber nicht, sondern es reicht eine, um eben diese ganzen Accounts zu verfolgen. Und jetzt melde ich mich beim Mastodon an, gehe über irgendeine Instanz da rein. Ja, Bayern.org. Und kann jetzt alle Menschen finden, die irgendwo mit Mastodon was zu tun haben, oder kann ich jetzt nur aus meiner Bubble da irgendwie Leuten folgen? Im Prinzip kannst du alle möglichen Leute finden. Du musst halt irgendwie eine Idee haben, wie die da vielleicht heißen. So wie bei Twitter auch. Ne? Das ist ja, du kannst bei Twitter auch nur jemandem folgen, dessen Username du kennst. Den musst du ja finden in der Suchfunktion. Naja, also, es werden mir ja auch andere angezeigt. Ich muss ja nicht unbedingt folgen, sondern es werden mir auch andere noch zusätzlich angezeigt. Oder wenn jemand was retweetet und oder jemanden erwähnt, dann komme ich ja auch immer ein Stück weiter und kann dem mitlesen und so. Ja, auch das sage ich ja, also Mastodon ist sowas Ähnliches wie Twitter. Auch da gibt es sowas Ähnliches wie Retweets. Also funktioniert genauso, heißt nur anders, heißt da Boost. Und auch darüber kriegst du dann Inhalte von anderen Leuten in deiner Timeline angezeigt. Ja, klar. So, du könntest jetzt halt, was weiß ich, gehst auf bayern.social oder geocache. Was weiß ich, gibt's auch was. Und kannst dir da einen Account machen. Und dann kannst du da ganz normal, so wie du es bei Twitter kennst, mit ein paar Abstrichen, wollen wir ehrlich sein, es ist nicht ganz so das Gleiche, soll es ja auch nicht sein, das ist ja das Ziel immer, dass man ein bisschen was anders macht. Dann kannst du da Leuten folgen, hast auch mehr Zeichen zur Verfügung. Bei Twitter sind es 280, bei Mastodon sind es 500 und kannst ganz normal Medien hinzufügen, Links hinzufügen. Du hast eine Edit-Funktion, also wenn du dich vertippt hast, dann kannst du den Beitrag nochmal bearbeiten und kannst den Tippfehler korrigieren. Und das finde ich total schön gelöst. Es gibt ja eine Diskussion, ob Twitter auch eine Bearbeiten-Funktion einführen soll. Und dann gibt es immer die Leute, die sagen, ja, das ist total schlau. Und es gibt die Leute, die sagen, ja, ha, wenn jetzt aber die Dotti zum Beispiel schreibt, in ihrem Ursprungstweet, der Söder ist doof, dann kann ich dem zustimmen, ich retweete das, weil ich diese Nachricht verbreiten möchte. Und dann kommt sie mit der Edit-Funktion und sagt, der Söder ist schlau. Und dann habe ich auf einmal sowas Ja. retweetet, ja, und ohne es zu wissen. So, und jetzt, Ja, verstehe. so, deswegen kann so eine Funktion problematisch sein. Schwierig Und werden, jetzt, ja, genau, aus. jetzt kommt Mastodon und die sind schlau. Wenn ich nämlich was. Wenn du jetzt bei Mastodon schreibst, der Söder ist doof und ich booste das, also drücke auf das Äquivalent zum Retweet und du entscheidest dich dann eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde, einen Tag später diesen Tröd zu ändern und reinzuschreiben, der Söder ist schlau, kriege ich eine Benachrichtigung, Dotti hat ihren Inhalt bearbeitet, Ah, damit so ich im machen wir das. Zweifelsfall sagen kann, okay, ich nehme diesen Boost wieder zurück. Ah, verstehe. Und das, also das, Also ne? dann nicht Bezug nehmend auf den alten Tweet, dass der vielleicht jetzt, gezeigt werden würde, sondern du kriegst eine Nachricht und kannst dann Genau, das ist die neue zurückrufen. Version Ja. dieses Tweets. Tröts, tut's, Verstehe. also wie auch Okay. immer man das nennen möchte. Genau. Ja, gut. Jetzt aber muss ich noch mal eine Frage stellen. Wenn ich Los. mich da über irgendeine Instanz, die mit Geocaching zu tun hat, da einlogge, lese ich dann trotzdem die Sachen, die ein Podcaster geschrieben hat oder Wenn du ein... dem folgst. Aha, okay. Es ist wie bei Twitter, ne? Also du kannst dir vorstellen, diese ganzen Instanzen, das sind alles Bestandteile davon, die untereinander verbunden sind. Und du kannst auf der Geocacher-Instanz sein und kannst jemandem auf der Norddeutschland-Instanz folgen oder auf der Podcaster-Instanz oder. Es gibt ein paar Instanzen, die aus irgendwelchen Gründen nicht aufrufbar sind oder die von deinem Administrator, deiner Administratorin blockiert werden. Warum? Zum Beispiel gibt es eine Instanz von Leuten, wo sich Rechtsextreme treffen. Und da hat sich relativ zügig das rumgesprochen, dass das so ist auf dieser Instanz, dass da also sehr problematische Inhalte geteilt werden. Und dann haben sich ganz viele andere Instanzen dazu entschieden, die zu blockieren, deren Inhalte nicht mehr anzuzeigen. Einige gehen da sogar noch einen Schritt weiter und sagen, okay, die Instanzen, die diese Blockierung nicht haben, die schalten wir zumindest stumm. Die Nutzer dieser Instanz werden nicht mehr standardmäßig angezeigt. Du kannst aber, wenn du den Benutzernamen kennst, dieser Person dann folgen und kannst dann deren Inhalte trotzdem kriegen, aber nur über einen, also mit einem direkten folgen und nicht über Also Boosts mit beispielsweise. anderen Worten, da gibt es jemanden, der verteilt rechtsextreme Schmuppeleien und du folgst dem, weil du nicht, weil du dem toll findest, sondern weil du wissen willst, was der so erzählt. Dann könnte es sein, dass du in meiner Timeline nicht angezeigt wirst. Ah, okay. Die Option besteht. Ich hatte immer so den Eindruck, dass es so ähnlich ist wie geschlossene Facebook-Gruppen, weißt du? Dass das so Nein. A hockt da irgend so ein Männchen im Hintergrund, der mir sagt, was ich sagen darf und was nicht, und deren Leute maßregelt und sagt, hör zu, hier in der Gruppe redest du nicht über sowas. Und ich hatte immer den Eindruck, ich bin dann halt in einer, keine Ahnung, Caddy-Gruppe, Minicamper-Gruppe und kriege nur das mit, was in der Minicamper-Gruppe erzählt wird. Ich kriege aber nicht links und rechts des Weges, was da noch so los ist. So hatte ich mal den Eindruck, dass es dort so ist. Ja, kann man haben, ist aber nicht so. Mhm. Weil das würde ja meine ganze, weißt du, wenn ich mich da in so Bubbles rumtreibe, dann kriege ich ja gar nicht mehr mit, was außerhalb dieser Bubbles passiert. Und ich will nicht immer den gleichen Schmorus hören, der da drin ist. Ja. Also man muss sich halt mehr drum kümmern, dass man, dass man aus seiner Bubble rauskommt, weil es eben keinen Algorithmus gibt, der dir noch irgendwie was reinspült sozusagen. Mhm. Also wenn du bei Twitter diese Startseite dir anguckst, dann steht da ja häufig irgendwie, keine Ahnung, der und der hat was geliked von irgendwem. Dann hast du diesen gelikten Tweet. Das gibt's halt bei Mastodon nicht, sondern du musst wirklich Leuten folgen und Leute, denen du folgst, müssen was boosten, damit du es in deiner Timeline hast. Es gibt aber auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir gucken mal, keine Ahnung, du kannst die Timeline deiner Instanz anschauen, wo du also alle Leute sehen kannst, die in deiner Instanz sind und denen du nicht zwingend folgst. Die ist sogar öffentlich, da kann man immer reingucken, um sich vielleicht ein Bild zu machen, was auf dieser Instanz los ist. Und du kannst die föderierte Timeline angucken, also von allen Servern, mit denen deine Instanz spricht. Und kannst daran da dann wieder Leute finden. Das ist mir ehrlich gesagt zu stressig. Kannst du dir ja mal in Ruhe angucken, hast du 4 Wochen Zeit für, denn wir hören uns wieder am 15. in der Mitte des Monats um 12 Uhr. Das ist der Plan. Tschüssi. Servus.